Telekom, Fernsprecher Lohmühlenstraße 62, Ecke Kiefholzstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein großes weißes Plastik-Hinweisschild des Restaurants Aretia, eine Oase in der Stadt. Mittagsbuffet 11.30 Uhr bis 15 Uhr, all you can eat, pro Person 5,50 Euro. Ich glaube, da ist nichts gegen zu sagen. Ansonsten hier außer einigen wild gewandeten Vorposten der Lohmühlen Wagenburg keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.